wie haut es nie hin. Drum bin ich ständig auf dem Sprung. Ich brauch schon mal was Hektik, doch Mann, dann wird die Luft dick. Und ich würd gern im Grünen sein. Doch das haut alles nie hin, auch weil ich nass gern auf bin. Ich fühl mich manchmal wohl im Lärm. Und dann auch du. Und dann auch du. Und dann auch du kommst du dazu. Und dann auch du. Und dann auch du. Wie haut es nie hin? Drum bin ich ständig auf dem Sprung. Die Stadt, die bringt mich runter. Doch du, du machst mich munter, wenn ich mit dir nach Hause gehe. Und dann auch du. Und dann auch du. Und dann auch du kommst du dazu. Und dann auch du. Und dann auch du. Und dann auch du kommst du dazu. Ich weiß, und das macht mich froh. Es geht ja nicht nur mir so. Wir sitzen zwischen vielen Stühlen. Ich bin so gern im Grün.